war doch passiert, wie bei uns ob Erde. Was es uns weht, das wäre mir schon Sinn. Doch was passiert, steht nicht nur in den Sternen. Was es uns weht, steckt selber in uns drin. Keiner, der weiß, wie lang wir ob der Erde sind. Denk nicht so oft, was all noch kommen mag. Denn solang ich noch am Leben bin, freu ich mich noch auf jeden neuen Tag. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön kann das Leben hier sein. Denn jeder Tag ist morgen wieder neu. Und sieh, die ist doch viel zu schnell vorbei. Vorbei ist, hast du bestimmt auch manches falsch gemacht. Wenn du beim Herrn J. angekommen bist, hätt dir et Leben doch viel Freude gebracht. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön kann das Leben hier sein. Denn jeder Tag ist morgen wieder neu. Und sieh, die ist doch viel zu schnell vorbei. Viel zu schön ist es doch hier auf Erde. Viel zu schön.